Kapitel 11. Ich lag auf meinem Stroh, konnte aber keinen Schlaf finden. Ich dachte an die Begebenheiten des Tages. Was mir besonders auffiel, war die anmutige Lebensweise dieser Menschen. Ich hatte das Verlangen, mich ihnen zu nähern, aber ich fand nicht den Mut dazu. Zu gut erinnerte ich mich an die Behandlung, die ich den Abend vorher von den rohen Dörflern erfahren hatte. Ich entschloss mich daher, zunächst ruhig in meinem Verschlag zu bleiben, abzuwarten und die Handlungen der Menschen weiter zu beobachten, um ihre Beweggründe zu entdecken. Noch vor Sonnenaufgang waren die Hüttenbewohner bereits an der Arbeit. Das junge Mädchen fegte den Boden und bereitete die Speisen. Der junge Mann ging nach der Morgenmahlzeit fort. Dieser Tag verlief ebenso wie der vorangegangene. Der junge Mann war ständig draußen tätig, das junge Mädchen bei vielen mühevollen Arbeiten im Hause. Der Greis, der, wie ich bald bemerkte, blind war, verbrachte seine Mußestunden mit seinem Instrument oder saß in traurigem Nachdenken versunken. Es ging nichts über die Liebe und Achtung, welche die jüngeren Menschen ihrem ehrwürdigen Gefährten bezeugten. Sie leisteten ihm auch den kleinsten Liebesdienst. Er lohnte es ihnen durch sein gütiges Lächeln. Sie waren nicht restlos glücklich. Der junge Mann und seine Gefährtin stahlen sich oft beiseite und weinten. Ich entdeckte keinen Grund für ihre Traurigkeit, war dennoch davon tief berührt. Wenn solch wertvolle Menschen unglücklich waren, schien es nicht so verwunderlich, dass ein unvollkommenes, einsames Wesen wie ich ebenfalls unglücklich war. Warum waren diese guten Menschen unglücklich? Sie besaßen ein wunderbares Haus, denn wunderbar war es in meinen Augen zweifellos, und aller Luxus war ihnen gegeben. Sie hatten ein Feuer, an dem sie sich wärmen konnten, köstliche Speisen für den Hunger, sie waren ausgezeichnet gekleidet, mehr noch, sie freuten sich am gegenseitigen Umgang und Sprechen, tauschten ständig Blicke der Zuneigung und Güte aus. Was besagten ihre Tränen? Drückten sie wirklich Schmerz aus? Waren sie auf ein Begebnis in der Vergangenheit zurückzuführen oder war ihr Leid in der gegenwärtigen Lage begründet? Ich konnte zunächst keine Antwort auf diese Frage finden. Aber mein fortwährendes Beobachten erklärte mir mit der Zeit manches, was mir zunächst ein Rätsel gewesen war. Es verstrichen mehrere Monate, ehe ich eine der Ursachen für das Weh dieser liebenswerten Familie entdeckte. Es war die Armut. Sie litten in betrüblichem Grade unter diesem Übel. Ihre Nahrung bestand ausschließlich aus dem Gemüse ihres Gartens, der Milch von einer Kuh und selbstgebackenem Brot. Es geschah öfter, dass die jüngeren Hüttenbewohner dem alten Mann ihr Essen vorsetzten und nichts für sich selbst behielten. Dieser Zug bewegte mich sehr. Ich hatte des Nachts einen Teil ihres Vorrats zu meinem eigenen Gebrauch wegzunehmen gepflegt. Aber als ich mir vergegenwärtigte, dass ich auf diese Weise meinen Nachbarn Schaden zufügte, unterließ ich meine nächtlichen Diebstähle und begnügte mich mit Beeren, Nüssen und Wurzeln, die ich in dem nahen Walde sammelte. Auch noch ein anderes Mittel fand ich, um ihnen in ihrer mühevollen Arbeit zu helfen. Ich bemerkte, dass der Jüngling jeden Tag viel Zeit darauf verwandte, Holz für das häusliche Feuer zu sammeln. So nahm ich oft des Nachts seine Geräte, deren Gebrauch ich schnell lernte, und brachte ganze Haufen Brennholz für mehrere Tage nach Hause. Ich kann mich noch erinnern, dass das junge Mädchen, als sie das erste Mal morgens die Tür aufmachte und den großen Holzstapel sah, höchst erstaunt war. Sie sagte einige Worte mit lauter Stimme, und der Jüngling, der auch seine Überraschung lebhaft ausdrückte, trat zu ihr. Ich beobachtete voll Freude, dass er an jenem Tage nicht in den Wald ging, sondern ihn damit zubrachte, die Hütte auszubessern und den Garten zu bebauen. Nach und nach machte ich eine Entdeckung von noch größerer Bedeutung. Ich fand, dass diese Leute ein Mittel besaßen, sich ihre Erfahrungen und Gefühle durch Laute mitzuteilen. Ich merkte, dass die Worte, welche sie sprachen, entweder Freude oder Schmerz, ein Lächeln oder eine Traurigkeit in Gemüt und Gesichtszügen der Hörer hervorriefen. Diese Kenntnis erschien mir göttlich. Ich brannte vor Verlangen, mit den Lauten vertraut zu werden. Aber jeder Versuch, den ich zu diesem Zwecke machte, scheiterte. Sie hatten eine schnelle Aussprache, und da die Worte, die sie äußerten, keine augenfällige Verbindung zu sichtbaren Gegenständen hatten, gelang es mir nicht, einen Schlüssel zu finden, mit dessen Hilfe ich den Sinn ihrer Gespräche enträtselt hätte. Ich lernte jedoch durch große Aufmerksamkeit und nach manchem neuen Mond die Namen, die einigen der häufigsten Gegenstände der Unterhaltung gegeben waren. Ich lernte den Sinn von Feuer, Milch, Brot und Holz. Ich lernte auch die Namen der Hüttenbewohner selbst. Der Jüngling und seine Gefährtin hatten jeder mehrere Namen, aber der alte Mann besaß nur einen, nämlich Vater. Das Mädchen wurde Schwester oder Agathe genannt, der Jüngling Felix, Bruder oder Sohn. Ich kann gar nicht mein Entzücken beschreiben. Als ich die Vorstellung, die mit einem jeden dieser Laute verknüpft war, erkannte und imstande war, sie auszusprechen. Ich unterschied noch einige andere Wörter, ohne sie jedoch zu verstehen oder anwenden zu können, zum Beispiel gut, Liebste, unglücklich. So verbrachte ich den Winter. Die zarte Art und die Schönheit der Hüttenbewohner hatten mein Herz erobert. Wenn sie unglücklich waren, fühlte ich mich niedergeschlagen. Wenn sie sich freuten, nahm ich an ihrer Freude Anteil. Außer ihnen sah ich nur wenige menschliche Wesen, und wenn irgendein anderes gelegentlich in die Hütte trat, zeigten mir ihre rauen Manieren und ihre ungehobelte Art nur in erhöhtem Maße die überlegene Bildung meiner Freunde. Ich konnte oft beobachten, dass der alte Mann sich bemühte, seine Kinder, wie er sie zuweilen nannte, zu ermutigen, ihre Melancholie abzuwerfen. Er redete dann mit warmer Stimme und mit dem Ausdruck solcher Güte, der sogar mich erfreute. Agatha hörte achtungsvoll zu, ihre Augen füllten sich manchmal mit Tränen, die sie versuchte unbemerkt wegzuwischen, aber im Allgemeinen stellte ich fest, dass ihr Ausdruck und ihre Stimme hoffnungsfroher waren, wenn sie den Ermahnungen des Vaters gelauscht hatte. Mit Felix war es nicht das Gleiche. Er war immer der traurigste von ihnen, und selbst meinem ungeübten Blick fiel es auf, dass er schmerzlicher gelitten hatte als seine Gefährten. Ich könnte noch zahllose Beispiele vorbringen, welche den hochwertigen Charakter dieser lieben Menschen kennzeichneten. Inmitten all der Armut und des Mangels brachte Felix voll Freude seiner Schwester die ersten kleinen weißen Blumen, die aus dem Schnee am Boden hervorlugten. Frühmorgens, ehe sie aufgestanden war, räumte er die Schneemassen, die den Weg zur Milchkammer versperrten, beiseite, zog das Wasser aus dem Brunnen herauf und schichtete Holz in dem Verschlag, wo er zu seinem fortwährenden Erstaunen den Vorrat immer von unsichtbarer Hand ergänzt fand. Er arbeitete tagsüber gelegentlich für einen benachbarten Bauern, glaube ich, denn er ging oft früh fort und kam erst nach dem Abendessen zurück, ohne Holz mitzubringen. Sonst arbeitete er im Garten, aber da es in der kalten Jahreszeit wenig darin zu tun gab, las er dem alten Mann und Agatha vor. Dies Lesen hatte mich anfangs höchlichst verwirrt. Allmählich aber stellte ich fest, dass er beim Lesen viele der gleichen Laute äußerte wie beim Sprechen. Ich schloss daraus, dass er auf dem Papier Zeichen zum Sprechen fand, die er verstand, und es war mein sehnlichstes Verlangen, diese auch zu verstehen. Aber wie war das möglich, wo ich doch nicht einmal die Laute kannte, für die sie als Zeichen dienten? Trotzdem kam ich in dieser Kunst doch gut vorwärts, aber nicht genug, um irgendeiner Unterhaltung folgen zu können, obwohl ich meinen ganzen Verstand bei diesem Bemühen aufbot. Denn es war leicht für mich zu begreifen, dass, obwohl ich sehr das Verlangen hatte, mich den Bewohnern zu entdecken, ich diesen Versuch nicht machen durfte, ehe ich nicht zuerst ihre Sprache meistern konnte. Diese Kenntnis würde es vielleicht ermöglichen, dass sie meiner Missgestalt nicht achteten. Denn auch diese hatte mir den mir ständig vor Augen stehenden Kontrast offenbart. Ich hatte die vollkommene Gestalt meiner Nachbarn bewundert, ihre Anmut, Schönheit, ihre frische Gesichtsfarbe, welches war aber mein Schrecken, als ich mich in einem klaren Wasserspiegel erblickte. Zuerst fuhr ich zurück. Ich konnte nicht glauben, dass ich es wirklich war, dessen Spiegelbild ich sah. Und als ich nicht länger daran zweifeln durfte, dass mein Aussehen tatsächlich das eines Scheusals war, erfüllten mich bitterste Gefühle der Verzagtheit und Erniedrigung. Ach, ich kannte dabei noch nicht den vollen Umfang der unheilsvollen Wirkung dieser elenden Hässlichkeit. Als die Sonnenstrahlen wärmer wurden und die Tage länger, schmolz der Schnee. Ich sah die kahlen Bäume und die schwarze Erde. Jetzt hatte Felix mehr Arbeit. Auch schienen sie nicht mehr so qualvoll unter dem Hunger zu leiden. Ihre Nahrung war, wie ich später feststellte, karg, aber gesund. Verschiedene neue Pflanzenarten, die sie zubereiteten, wuchsen in ihrem Garten, und je mehr die Jahreszeit fortschritt, desto mehr durften sie sich einer beträchtlichen Besserung ihrer Nahrung erfreuen. Jeden Tag machte der alte Mann, auf den Arm seines Sohnes gestützt, einen kleinen Mittagsspaziergang, ausgenommen, wenn es regnete. Denn so nannten die Menschen es, wenn der Himmel seine Ströme auf die Erde ergoss. Dies geschah oft, aber ein kräftiger Wind trocknete schnell die Erde und das Wetter wurde milder, als es vorher gewesen. Mein Leben in der Scheune verlief einförmig. Morgens sah ich der Tätigkeit der Bewohner zu, und wenn sie jeder ihren verschiedenen Beschäftigungen nachgingen, schlief ich. Den Rest des Tages verbrachte ich mit der Beobachtung meiner Freunde. Wenn sie sich zur Ruhe zurückgezogen hatten und der Mond schien, oder wenn es eine sternklare Nacht war, ging ich in die Felder und sammelte meine eigene Nahrung sowie Feuerung für die Hütte. Auf dem Rückweg räumte ich, so oft es nötig war, den Schnee vom Pfad und vollführte die Arbeiten, die ich Felix hatte erledigen sehen. Später hörte ich, dass diese von unsichtbarer Hand ausgeführten Arbeiten sie höchst überraschten, und ein- oder zweimal vernahm ich sogar, wie sie bei dieser Gelegenheit die Worte »guter Geist« und »wunderbar« äußerten. Aber damals verstand ich die Bedeutung dieser Ausdrücke nicht. Meine Gedanken wurden reger. Es drängte mich, die Empfindungen dieser liebenswürdigen Menschen und ihre Beweggründe näher kennenzulernen. Vor allem wollte ich gern wissen, warum Felix so unglücklich und Agatha so traurig schienen. Ich dachte, ich armer Unglücklicher, ich könnte vielleicht diesen Menschen wieder zum Glück verhelfen. Wenn ich schlief oder nicht in der Hütte saß, schwebten mir die Gestalten des ehrwürdigen Vaters, der anmutigen Agatha und des prächtigen Felix vor Augen. Für mich waren sie höhere Wesen, die über mein künftiges Schicksal entscheiden würden. Ich erdachte mir tausenderlei Bilder, wie ich mich ihnen nähern und wie sie mich aufnehmen würden. Ich vermutete, dass sie zuerst angeekelt sein würden, bis ich durch mein freundliches Benehmen und durch versöhnliche Worte ihre Gunst und später ihre Liebe errungen hätte. Diese Gedanken munterten mich auf und ließen mich mit frischem Eifer an das Erlernen der Menschensprache gehen. Meine Stimme war zu rau, vermochte sich aber mit Leichtigkeit den Lauten anzupassen. Es war die Geschichte vom Esel und vom Schoßhund, aber gewisslich verdiente der gute Esel trotz seiner unbeholfenen Umgangsformen mit seinen wohlgemeinten Absichten eine bessere Behandlung als Schläge und Verwünschungen. Die wohltuenden Schauer und die belebende Frühlingswärme wandelten das Aussehen der Erde erheblich. Männer, die vorher anscheinend in Höhlen verborgen gewesen waren, tauchten überall auf und betätigten sich auf mancherlei Art mit der Bestellung der Felder. Die Vögel sangen fröhlicher, die Blätterknospen an den Bäumen begannen anzuschwellen. O, du glückliche Erde, wie für Götter geschaffen, worauf die Menschen leben dürfen! Der bezaubernde Anblick der Natur gab mir Lebensmut, die Vergangenheit war aus meiner Erinnerung gelöscht, die Gegenwart ruhig und die Zukunft durch lichte Hoffnungsstrahlen und die Vorstellung künftiger Freude vergoldet.